Das Vieh auf den Weiden verdurstet, die Felder trocknen aus. Wie soll es weitergehen? Da kann nur einer helfen. Der Regenmacher. Eine romantische Komödie von Ann Richard Nash. In der deutschen Übertragung von Willi H. Thiem. In den Hauptrollen Günther Ungeheuer und Marisa Hörbiger. Regie Rainer Zurlinde. Bist du es, Pat? Ja. Morgen, Noah. Morgen. Ich hätte jemanden in der Küche rumoren. Ich hatte schon gehofft, es wäre Lissy. Sie war so erschöpft nach der Fahrt, dass ich dachte, sie sollte erst mal ausschlafen. Glaube ich schon. Ich habe sie noch in ihrem Zimmer auf- und abgehen hören heute Nacht. Bis Gott weiß wann. Schon spät. Ich werde sie mal wecken. Nein, nicht nur. Es muss sehr anstrengend für sie gewesen sein. Lass sie ausschlafen. Ich hatte gehofft, sie würde uns Frühstück machen. Ich glaube, wenn wir die ganze Woche über an deinem Essen nicht eingegangen sind, werden wir auch das Frühstück noch überstehen. Noah, Jimmy hat dieses Ding gerade repariert. Mach du es nicht gleich wieder kaputt. Wenn der Junge schon sein Geld an so einem blöden Detektor hängt, müssen wir auch gelegentlich mal was davon haben. Ich höre überhaupt nichts. Was willst du denn hören? Ich dachte, jemand würde mal was über das Wetter sagen. Da gibt's nur eins. Kein Regen. Man darf nicht die geringste Spur davon. Können wir wieder einen Tag abschreiben. Weißt du, was heute Morgen los war? Wieder drei Kälber eingegangen. Und ein paar Rinder. Und Sandy und Frank habe ich weggeschickt. Du hast sie entlassen? Nein. Ich habe sie nur weggeschickt, bis diese Trockenheit ein Ende hat. Das hättest du nicht tun sollen. Du, Pa, wenn du die Farm wieder übernehmen willst, das kannst du haben. Nein. Das tue ich dir nicht an, Noah. Wie willst du deine Eier? Wie kriegst du sie denn am besten hin? Roh. Ess ich sie roh. Morgen, Pap. Morgen, Jimmy. Pap. Morgen. Pap, ich habe bestimmt recht mit, was ich dir gestern erzählte. Was hast du mir denn erzählt, Jim? Ich sagte, Pap, die ganze Welt wird auseinanderplatzen. Ich sagte, die ganze Welt wird dick geschwollen und platzt uns ins Gesicht. Bist du sicher, Jim? Kannst du wetten? Siehst du, es ist alles wegen der Flecken auf der Sonne. In ein paar Tagen werden die Flecken so groß sein, dass die Sonne gar nicht mehr durchscheinen kann. Und wow, peng! Jimmy, wenn du mal einen Augenblick zuhören kannst, ich muss dir was sagen. Was denn? Gestern Abend hättest du ganz schön reinrasseln können. Müssen wir da jetzt darüber reden? Mit was denn reinrasseln, Noah? Ah, mit so einem Mädchen. Snooki. Oh, war Snooki auch zum Tanz? Und ob. Du hättest glauben können, niemand sonst ist da. Was war denn los, Jim? Ich will dir sagen, was los war. Hat sich einfach verdrückt mit diesem Weibstück. Ich habe mich nicht mit ihr verdrückt. Ich ging raus und guckte mir mal den Wagen an. Und dann kam sie auch raus. Und musterte mich eine Weile von oben bis unten. Und ich sagte zu ihr, wie viele Zylinder hat denn dieser Ford? Und sie sagt, 5. Und dann fragt sie mich, wie groß bist du denn? Und ich sage, 1,90. Und noch ehe ich weiß, was los ist, fahren wir mit dem Ford. Und plötzlich haben wir 70 Sachen drauf. Menschenskind, war da schnell. Bei dir geht alles so schnell. Noah, hör auf damit. Sie trägt immer diesen kleinen roten Hut. Und gestern Abend, da sagt Dumbo Hopkinson zu ihr, Snooki, willst du das kleine rote Ding da dein ganzes Leben lang tragen? Da fängt sie an zu kichern und sagt, ich hoffe nicht, Dumbo. Den schenke ich einem netten Jungen, wenn es soweit ist. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Hast du das gehört, ha? Ist vielleicht ein ganz guter Gedanke. Was ist ein guter Gedanke? Dass du ihn in Ruhe lässt. Ist vielleicht das Beste. Okay. Wenn du absolut willst, dass ich dich in Frieden lasse, kannst du haben, mein Junge. Ich weiß gar nicht, warum du so wütend bist. So, das weißt du nicht. Du glaubst wohl, das macht mir Spaß, auf dich aufzupassen. Zeit deines Lebens rennst du hinter mir her. Wie soll ich denn meine Schnürsenkel binden? Wie soll ich meine Rechneraufgaben machen? Wenn du nicht willst, dass ich dir einen Ratschlag gebe. Wenn du denkst, du bist so helle. Ich habe nicht gesagt, ich bin so helle. Ich habe gar nichts dagegen, wenn du mir sagst, was ich machen soll, verdammt nochmal. Danke. Ich meine, ich find's großartig. Ich will bloß, du sollst nicht mit mir brüllen. Jetzt ist genug, Jungs. Schon wieder 36 Grad. Ja. Wenn es wenigstens nachts ein bisschen kühler wäre. Ich habe nichts gegen Hitze nachts. Eine heiße Nacht hat sowas... Das wird einem so komisch inwendig. Warum ist Lissy nicht runtergekommen und hat uns Frühstück gemacht? Lass sie schlafen. Sie hat die halbe Nacht kein Auge zugetan. Ja, raus aus dem Zug und nach Haus. Und dann fängt sie noch an, ihr Zimmer zu putzen. Mitten in der Nacht. Das war wirklich nicht nötig. Ich habe ihr Zimmer so schön sauber gemacht. Jimmy, es gibt Mädchen, die heulen, wenn sie nicht glücklich sind. Lissy arbeitet. Ja. Was können wir nur für sie tun? Ich weiß nicht. Ja, irgendwas müssen wir tun. Wenigstens müssen wir mal mit ihr reden. Andeuten. Wer soll dir das andeuten? Ich habe dir gesagt, Pa. Ich rede nicht mit ihr deswegen. Ich auch nicht. Ich kann nicht mit ihr reden deswegen. Hör auf, immer das Gleiche zu sagen wie Noah. Lass dir selbst etwas einfallen. Ich sage, was Noah sagt, weil ich genauso denke. Wenn nicht, gebe ich ihm schon eins drauf. Warum wollt ihr denn nicht mit ihr reden? Weil sie dann meint, wir wollen sie loswerden. Das wird sie genauso denken, wenn ich es ihr sage. Mhm, kann schon sein. Ja, glaube ich auch. Also, da sind wir wieder. Aber du bist ihr Vater. Und es kommt eben eine Zeit, wenn ein Vater es andeuten muss. Das kann ich nicht. Ich kann nicht einfach aufstehen und sagen, Lissy, es wird Zeit, dass du heiratest. Sie weiß selbst, dass es Zeit ist. Wir wissen es alle. Guten Morgen, Pa. Noah, Jimmy. Morgen. Guten Morgen, Lissy. Hi, Liz. Schön, wieder zu Hause zu sein. Was die Jungs gerade sagen. Schön, dass Lissy wieder da ist. Immer noch keine Aussicht auf Regen, nein? Keine Wolke, nirgends. Ich habe geträumt, dass wir einen Regen hätten. Einen großen, wunderbaren Regen. Wirklich, Lissy? Dürre ist Dürre. Und ein Traum ist ein Traum. Aber es war ein schöner Traum. Und fast so gut wie Regen. Fast ist nicht Regen. Schade, dass es gestern Abend schon so spät war, als wir dich vom Bahnhof abholten. Wir hatten gar keine Zeit, uns über deine Fahrt zu unterhalten. Sieht so aus, als wär's dir gut bekommen. Gestern Abend warst du ja von der Hitze ganz schön mitgenommen. Wie war's denn in Sweet River? Gott verdammt heiß! Das finde ich nicht zum Lachen, wenn sie wie ein Kutscher redet. Ach, tut mir leid, Noah. Ich habe die ganze Woche über nichts anderes gehört. Wie geht's Onkel Ned und Tante Ivy? Und was machen all die Jungs? Sind groß geworden. Welcher sieht denn jetzt am besten aus von den Jungs? Oh, ich glaube Pete. Ich konnte die Jungs nie auseinanderhalten. Welcher ist denn Pete? Der Blonde. Blond ist doch sehr hübsch. Prima. Pete ist ein wirklich sehr netter Junge. Wenn man dich so reden hört, möchte man wetten, dass du ihn am liebsten mochtest. Ich war begeistert von ihm. Er hat mir sogar einen Heiratsantrag gemacht. Ist das wahr, Lissy? Wirklich? Und was hast du ihm gesagt? Ich wäre einverstanden. Sobald er aus der Schule kommt. Aus der Schule? Ja. Pete ist der Jüngste. Er ist erst 9. Ach, Papa. Wir wollen doch nicht herumreden. Ich weiß ganz genau, warum du mich nach Sweet River geschickt hast. Weil Onkel Ned 6 Jungs hat und 3 davon sind alt genug, um zu heiraten. Und ich auch. Oh. Pap, tut mir leid, wegen der vielen Unkosten. Das Eisenbahnbillett und die neuen Kleider. Die Reise war umsonst. Noah, du kannst alles abschreiben in deinen Büchern. Als Verlust. Was ist denn passiert in Sweet River, Lissy? Gar nichts. Nicht das Geringste. Was hast du denn so gemacht? Wo bist du gewesen? In den ersten 3 oder 4 Tagen bin ich in meinem Zimmer geblieben. Fast die ganze Zeit über. Warum denn das? Weil ich mich schämte. Weswegen denn? Noah, überleg dir doch mal. Ich wusste, warum ich dort war. Die ganze Familie wusste es genauso gut. Und ich konnte es einfach nicht ertragen, wie sie mich ansahen. Ich ging nur zu den Mahlzeiten runter und dann sofort wieder auf mein Zimmer. Ich packte meine Sachen ein und aus. Ich habe mir 1000 Mal die Haare gewaschen. Und ich habe in diesem Zimmer gesessen, Tag für Tag. Und wochenalte Zeitungen gelesen. Aber dann habe ich mir gesagt, Lissy Curry, Schluss damit. Es war Samstagabend und alle gingen zum Tanz. Und dann habe ich mich herausgeputzt. Die Schuhe mit den höchsten Absätzen und das Kleid mit dem tiefsten Ausschnitt. Dann ging ich runter zum Abendessen. Die 6 Jungs stierten mich an, als wäre ich splitternackt. Und dann plötzlich, wie aus der Pistole geschossen, fragte Ned Junior, Lissy, was wiegst du? Und was hast du da gesagt? Ich sagte, ich wiege 119 Pfund, meine Zähne sind alle echt und ich bin 1,68 groß. Das war aber nicht sehr nett von dir. Er versuchte doch nur eine Unterhaltung anzufangen. Vermutlich habe ich sie damit beendet. Und dann etwa 10 Minuten später kam der kleine Peter rein zum Essen. Er hatte ein Geografiebuch und sagte, hey, Pap, wo liegt Madagaskar? Jeder am Tisch war anderer Ansicht und keiner hatte recht. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als müsste ich einen guten Eindruck machen. Und ich sagte, Madagaskar ist eine Insel im Indischen Ozean, vor der Küste von Afrika, genau gegenüber von Mosambik. Ich kann ja nichts dafür, dass ich in Geografie gut bin. Und dann? Alles war totenstill. Dann hörte ich die Stimme von Ned Junior. Lissy, willst du Lehrerin werden? Oh nein. Plötzlich kam ich mir vor wie bei einem Tanzabend während meiner Schulzeit, wenn niemand mit mir tanzt. Ich hatte das dumme Gefühl, als hätte ich wieder eine Brille auf wie damals. Und von dem Augenblick an wusste ich, dass es keinen Sinn hatte. Ich ging nicht mit ihnen zum Tanz. Ich blieb zu Hause und machte Gedichte über Madagaskar und den Indischen Ozean. Zusammen mit Pete? Ja. Und als ich von Street River abfuhr, scheinte Pete herzzerreißend. Und er sagte, du bist das allerschönste Mädchen auf der ganzen Welt. Und er hat recht. Das bist du auch. Pap, bitte. Wir sehen dich so und er hat dich auch so gesehen. Aber seine großen Brüder nicht. Weil du dich nicht so gegeben hast, wie du wirklich bist. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Nein, das hast du nicht. Du hast dich hinter deine Bücher verkrochen und hinter deine dumme Brille, die du gar nicht mehr brauchst. Du hast einfach Angst davor, hübsch zu sein. Ich fürchte mich davor, es auch nur zu denken. Weil ich weiß, dass ich es nicht bin. Lissy? Ja? Ich und die Jungs, wir haben uns überlegt, wir wollten dir mal einen Vorschlag machen. Und? Wir gehen mal zum Sheriff und unterhalten uns mit seinem Stellvertreter. Weil? Ja. Pap, das ist eine verrückte Idee. Lissy, ich will ihn doch nur zum Essen einladen. Wenn du das tust, ich bin nicht da. Ich kann doch jemanden in meinem eigenen Haus zum Essen einladen, oder nicht? Ich will nicht, dass du losgehst und für mich buchstäblich einen Mann mit dem Lasso einfängst. Davon ist gar nicht die Rede. Ich werde noch nicht einmal deinen Namen erwähnen. Wir werden uns über Poker unterhalten und dann werde ich aufs Essen zu sprechen kommen. Und ehe du dich versiehst, sitzt der da drüben auf dem Stuhl. Nein! Wir gehen. Ganz gleich, was du dazu sagst. Nur mal langsam, Pap. Ich bin dagegen. Aber wenn Lissy sagt, es ist okay, dass wir runtergehen und mit Pfeil sprechen, dann gehe ich mit dir. Aber wir gehen nicht, wenn Lissy Nein sagt. Und ich sage Nein. Immer wenn euch etwas plagt, dich und Jim, dann haltet ihr euch an Noah. Weil er der einzig Vernünftige ist. Wir drei, wir fliegen immer auf und davon. Einmal in deinem Leben. Flieg auf und davon. Es wird dir nichts schaden. Das ist der dümmste Ratschlag, den ich je gehört habe. Was ist daran dumm? Schließlich gibt es für jeden von uns noch so etwas wie Stolz. Ist das der Grund, warum du Nein sagst? Aus Stolz? Wenn du unbedingt jemanden zum Essen einladen willst, meinetwegen. Aber nicht Pfeil. Er hat bis zum heutigen Tage noch nicht einmal bemerkt, dass ich überhaupt existiere. Und ob er das bemerkt hat, Lissy? Nein, das hat er nicht. Wann wir auch in die Stadt fahren, Pfeil begrüßt dich und Noah und Jim immer mit einem großen Hallo. Für mich hat er kaum einen Blick. Gerade, dass er seinen Hut etwas ins Genick schiebt, das ist alles. Er strengt sich direkt an, mich zu übersehen. Wenn ein Mann sich anstrengt, dich zu übersehen, dann übersieht er dich ganz bestimmt nicht. Na? Wie ist Lissy? Pfeil zum Essen? Nein. Ich kann ihn nicht ausstehen. Lissy, wie du noch ein kleines Mädchen warst. Immer, wenn ich dachte, dass du mich beschwindeln willst, da habe ich gesagt, Hand aufs Herz. Und dann konntest du nicht mehr schwindeln. Und jetzt sag ich's wieder. Du kannst Pfeil nicht leiden. Hand aufs Herz. Papa. Was für ein Unsinn. Ich habe dich was gefragt. Hand aufs Herz. Pap, das ist ein ganz kindisches Spiel. Und alles, was du darauf kriegen wirst, ist eine ganz kindische Antwort. Und ich weigere mich einfach. Ich weigere mich. Nein. Oh, zum Donnerwetter. Macht, dass ihr wegkommt und ladet ihn ein. Jetzt hören Sie mir doch mal zu, Mann. Sheriff, ich weiß Ihr Angebot zu schätzen. Ich weiß, dass Sie es gut meinen. Als ich keinen Cent hatte, damals haben Sie mir Geld geliehen. Als ich keine Arbeit hatte, haben Sie mir den Posten hier verschafft. Wenn ich erkältet bin, machen Sie mir eine Senfpackung. Und jetzt wollen Sie absolut, dass ich den Hund nehme. Aber ich will keinen Hund. Aber ich nehme Ihnen doch gar nichts dafür ab, Pfeil. Keinen Cent. Sie nehmen mir nie was ab, wenn Sie mir einen Gefallen tun. Aber ich will keinen Hund. Ach, wie können Sie denn sagen, Sie wollen ihn nicht, wenn Sie ihn noch gar nicht gesehen haben? Ach, ich kenne doch Hunde. Den nicht. Der ist ganz anders. Ich sag Ihnen, Pfeil, wenn Sie den kleinen Kerl sehen, dann wollen Sie den sofort auf den Arm nehmen und totdrücken. Glauben Sie? Na, top. Der ist ganz was Liebes, Pfeil. Wenn Sie barfuß im Zimmer sitzen, dann kommt er rüber und leckt Ihnen die große Zehe. Sicher ganz gemütlich. Ja. Aber ich komme ohne ihn aus. Auch falls Sie enttäuschen mich wirklich. Es ist nicht gut für Sie, dass Sie sich so absondern. Mit dem Kaffeetopfen, deinem Ledersofa, in dieser Bude hier, Jahr aus, Jahr ein. Wo Sie doch schon mal verheiratet waren. Na, das müssen Sie doch spüren, was ich meine, Pfeil. Wenn einer seine Frau verliert, dann werden die Nächte verdammt kalt. Wäre doch ganz gut, wenn Sie was hätten, dass Sie Ihnen den Rücken wärmt. Du lieber Gott, letzte Nacht hatten wir 40 Grad. Also meinetwegen, wenn Sie den Hund nicht wollen, wenn Sie keine Tiere mögen. Ich mag Tiere. Ach, wenn Sie wirklich Tiere mögen, warum haben Sie dann keine? Ach, ich hatte welche. So? Was denn? Oh, ich hatte einen Hund. Wann haben Sie denn einen Hund gehabt? Als Junge. Was denn für einen? Promenadenmischung, so wie viele Kinder einen haben. Wie nannten Sie ihn denn? Hund. Hund? Hund. Ja, hatten Sie keinen Namen für den Hund? Hund, das war sein Name, Hund. Hund, das ist doch kein passender Name für einen Hund, Hund. Ich sehe nicht ein, warum, ja, Hund. Ja, Sie sehen nicht ein, warum? Na, immer wenn ich ihn rief, kam er sofort. Mann, Sie können ihn aber nicht sehr gern gehabt haben, wenn Sie nicht mal einen Namen für ihn hatten. Och, ich mochte ihn sehr, Sheriff. Ich gab ihm alles, was er brauchte. Und ich habe immer auf ihn Acht gegeben. Besser, als er auf sich selbst Acht gegeben hat. Wieso? Was ist ihm denn passiert? Der kleine dumme Kerl ist unter ein Fuhrwerk gerannt. Ach, zum Teufel. Sie haben einfach die fixe Idee, dass Ihnen alles wegrennt oder totgefahren wird. Ich weiß nicht. Ich möchte eben keinen Hund, Sheriff. Ich weiß schon, dass Sie es gut meinen. Stur wie ein Esel. Ja. Ich glaube, ich muss mal sehen, was draußen los ist. Ja. Und er schläft auf Ihren Füßen, hä? Genau, Pfeil. Genau auf meinen Füßen. Bis später. Ja. Hallo, Sheriff. Hallo, Pfeil. Hallo, Pfeil. Hallo, Pfeil. Hallo, HC. Hey, Jungs. Auf dem Weg hierher, habt ihr da irgendwas bemerkt, dass sich ein Regen ankündigt? Keine Spur. Na, wie geht's in Sweet River? Wie sollen wir das wissen? Wir waren nicht in Sweet River. Der Sheriff sagt, Lizzie war in Sweet River. Ja. Wie ist es denn da? Trocken. Wie hat's Lizzie denn gefallen? Ja. Gefiel ihr prima. Dreimal Tanz in der Woche, Zuchtviehausstellung, Rummelplatz, jede Menge Vergnügen. Pfeil, was bammelt denn da an Ihrem Hemd runter? Ja. Sieht aus wie eine Nadel. Ja. Hemd zerrissen? Sieht so aus. Flicken Sie selber, was? Klar. Wow. Oh, das würde ich nicht sagen, Jim. Ich flick meine Hemden seit Jahren selber. Seit Pedleyville, seit ich Witwer bin. Meine Hemden flickt Lizzie? Praktisch, wenn man eine Schwester hat. Oder irgend sowas. Ist Lizzie allein von Sweet River zurückgekommen? Na klar, sie fuhr doch allein weg. Das besagt gar nichts. Neulich fuhr ich nach Leverstown, um mir ein Pferd zu kaufen. Ich fuhr auch ganz allein. Aber ich kam zurück mit einem Pferd. Aber Lizzie hat sich nichts einhandeln wollen. Verstehen Sie, Pfeil? Nicht das Geringste. Warum regst du dich so auf, Jim? Ich habe nur freundlich was gefragt. Nur freundlich was gefragt? Reg dich doch nicht auf. Ich sage immer zu Jim, der Grund, warum du keine richtigen Freunde hast, ist, weil du so hitzig bist. Du hast einfach kein Gefühl dafür. Doch, habe ich das. Nein, das hast du nicht. Hast du jemals einen Jungen eingeladen und gesagt, komm, wir trinken einen? Nein. Hast du schon mal zu jemandem gesagt, komm doch mal zu uns zum Essen? Nein, das nicht. Ich glaube, du hast recht. Tut mir leid, Pfeil. Ich hab's nicht böse gemeint. Mhm. Komm, wir gehen eintrinken. Essen? Ja, komm doch zu uns. Zum Essen. Kalkuliere, zum Essen muss ich Nein sagen, Jungs. Aber ich gehe gern mit euch allen trinken. Trinken haben wir jetzt keine Zeit. Aber wir wollten nicht mal zum Essen einladen, dieser Tage. Ich komm gern mal, dieser Tage. Wie steht's mit heute Abend? Keine Zeit heute Abend. Da macht irgendein Kerl die Gegend unsicher. Name ist Tornado Johnson. Ich muss hier in der Nähe bleiben. Du kannst auch nicht wissen, ob er gerade hierher kommt, oder? Es heißt, er ist nach hier unterwegs. Aber du kannst nicht wissen, ob er heute Abend schon hier ist. Ich kann ebenso wenig sagen, dass er nicht kommt. Er kann sich genauso gut in Padleyville oder Peaks Junction rumtreiben. Vielleicht ist es sogar bei uns draußen in der Gegend. Hör zu, Jim. Ich werde heute Abend nicht in eure Gegend kommen. Pop, du hast gesagt, dass ich freundlich zu ihm sein soll. Ich hab's versucht, aber der will nicht. Natürlich will ich. Aber ich will nicht heiraten. Wer hat gesagt, dass wir dich wegen Lissy einladen? Nimm das zurück. Ich nehme nichts zurück. Dann nimmst du eine von mir. Ich? Du. Wenn ich nicht genau wüsste, dass er den verdient hat, würde ich dich jetzt mal vornehmen. Er hat ihn verdient. Ja. Ich glaube, wir alle. Los jetzt. Komm, wir gehen. Ich hätte nicht zuschlagen sollen. HC, tut mir leid. Ah, das macht nichts. Es ist nur, du weißt ganz genau, du hast den Kampf verloren. Was habe ich? Verloren. Hätte dir bestimmt nicht wehgetan, mal zu uns zum Essen zu kommen. Aber es war ja nicht vom Essen die Rede. Stimmt. Die Rede war von Lissy. Hätte dir auch nicht geschadet. Ich kann meine Hemden selber flicken. Ich komme ganz gut zurecht. Allein. Du kommst überhaupt nicht zurecht allein. Wenn einer keine Freunde hat in einer Stadt, wo alle ihn mögen und jeder ihn gerne sieht, wenn einer sich ausschließt, dann kommt er eben nicht zurecht. Und wenn er das Gegenteil behauptet, dann lügt er. Nur mal langsam, HC. Ich sage, er lügt. Du behauptest immer, dass du Witwer bist. Wir alle respektieren deine Gefühle. Aber du bist kein Witwer. Und jeder in dieser Stadt weiß das. Ich bin Witwer. Meine Frau ist vor 6 Jahren gestorben. In Padleyville. Deine Frau ist nicht gestorben, Pfeil. Sie ist dir weggerannt. Und du bist geschieden. Aber wir sagen trotzdem alle, du bist Witwer. Solange du das haben willst. Du lieber Gott, das macht uns doch nichts aus. Aber du, wenn sich ein Mann mit dieser Lüge, höchste Zeit. Willst du mir jetzt auch eine reinhauen? Ich habe einen Kuchen im Ofen. Ihr habt Pfeil doch gesagt, um 6 hoffe ich. Oh, wir haben keine genaue Zeit ausgemacht. Das habt ihr großartig gemacht. Nimm an, er kommt erst um 7 und das ganze Essen ist verkocht. Ich habe Steaks mit Nieren und einen hübschen Kuchen. Mein Gott, wie ich aussehe. Ich ziehe rasch ein anderes Kleid an, wenn mich so jemand sieht. Lissy! Nimm doch das Gespräch ab, Noah. Hallo? Nein, nicht Jim. Noah. Jimmy, es ist eine Snooki. Snooki? Oh. Kesservogel, was? Hallo, Snooki. Oh, sehr gut. Ich bin frisch und munter. Und du? Frisch und munter? Oh, es freut mich aber, dass du auch frisch und munter bist. Frisch und munter? Du warst Dämliches. Ich wollte dich schon anrufen, Snooki. Aber jetzt hast ja du mich angerufen. Ist nicht ein Zufall? Ach, Jimmy, um alles in der Welt. Was? Ist es dein Ernst, Snooki? Du bleibst dabei? Ich hoffe sicher, du bleibst dabei. Ja, was soll denn das heißen? Sie sagt, es ist ein heißer Abend und der Ford sagt, tschuk, tschuk, tschuk, tschuk, tschuk, wo ist der kleine Jimmy? Sag ihr nur, tschuk, tschuk, tschuk, der kleine Jimmy. Bleib zu Hause, auf seinem kleinen fetten Arsch. Halt mal langsam, Noah. Wenn du dir unbedingt was einbrocken willst, mach nur zu. Och. Hallo, Snooki? Ich kann nicht heute Abend. Ich weiß nicht genau, warum. Ich kann jetzt nicht reden. Oh, Snooki, hast du immer noch deinen kleinen roten Hut? Das ist gut, Snooki. Gib schön auf ihn Acht. Wiedersehen, Snooki. Ja? Siehst du? Du gehst einmal mit ihr aus, jetzt rennt sie dir schon nach. Ich sehe nicht ein, was daran so schlimm sein soll, Noah. Ach, wirklich? Nein! Die Menschen wollen zusammenkommen. Das ist doch ganz egal wie, oder? Da denk mal selber darüber nach, Jimmy. Denk mal ganz genau darüber nach. Nun, Kinder, wie sehe ich aus? Schön. Großartig. Weißt du, Pa, ich glaube wirklich, ich bin's, wenn man nicht so genau hinsieht. Wann glaubst du, dass Feile hier sein wird? Ich müsste wenigstens eine ungefähre Zeit wissen, wann wir essen können. Wir können jederzeit anfangen. Jederzeit? Na, und dann macht nur. Und dann haben wir ja auch mehr Platz am Tisch. Feil kommt nicht. Nein. Da kann man nichts machen. Nicht, dass er nicht kommen wollte. Er wollte es sogar sehr. Wirklich? Ja, klar. Pa sagte, komm doch zum Essen heute Abend, Feil. Und als Pa das sagte, hast du sein Gesicht beobachtet, Pa? Er freute sich. Er freute sich richtig. Hast du das beobachtet? Ja. Und dann sagte Feil, aber sicher, ich komme ganz bestimmt. Und dann fiel es ihm plötzlich wieder ein. Ihm fiel ein. Was fiel ihm denn ein, Jimmy? Irgend so ein Kerl treibt sich in der Gegend rum. Und Feil meinte, es wäre doch besser, wenn er auf der Station bleibt heute. Dienst ist Dienst, jawohl. Feil war wirklich sehr nett. Nett? Hm? Was ist denn mit deinem Auge passiert? Ich weiß auch nicht. Oh, bisschen geschwollen. Feil hat ihm einer draufgegeben. Soll das heißen, ihr habt euch geprügelt, nur um ihn dazu zu bewegen, dass er... War ja nur eine kleine Keilerei, Lissi. Ich habe ihn missverstanden. Warum habt ihr es denn nicht gleich auf eine große angelegt? Warum habt ihr ihn denn nicht einfach zusammengeschlagen? Lissi... Du siehst das alles ganz falsch. Wieso denn das, Jimmy? Wieso stelle ich denn immer falsch an? Weil du mit einem Mann nicht so redest, wie man mit ihm reden muss. Du bist in allem zu ernst. Und wenn irgendetwas einem Mann Angst macht, dann ist ein Mädchen, das die Dinge so ernst nimmt. Wer hat denn die Tür aufgerissen? Das muss der Wind gewesen sein. Wind? Hast du Wind gesagt? Es gibt keinen Hauch mehr auf der ganzen Welt. Wer sind denn Sie? Mein Name ist Starbuck. Starbuck ist mein Name. Der Dame des Hauses. Hallo? Hallo? Verdammt hübsches Kleid. Es gehört auf ein Fest. Klopfen Sie nicht, ehe Sie irgendwo eintreten? Was gibt's? Was können wir für Sie tun? Das ist die falsche Frage. Die Frage ist, was ich für Sie tun kann. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir irgendjemand haben rufen lassen. Das hätten Sie tun sollen, Mister. Das hätten Sie wirklich tun sollen. Sie brauchen eine Menge Hilfe. Ja, Sie haben manchen Ärger. Auf der nördlichen Weide sind Ihnen 12 Stiere eingegangen und fast 60 an der Tränke unten, die schon keine Tränke mehr ist. Die Kälber sind am Verhungern und die Rinder sind schon fast alle auf den Knien. Sie wissen aber verdammt viel über unsere Herde. Hey, dein Auge glänzt ja mächtig, mein Junge. Ihr Ranch, Mister? Seine Ranch. Ich führe sie. Dann rede ich wohl am besten mit Ihnen. Sie machen einen sehr geschäftstüchtigen Eindruck, Mister, und stehen mit den Füßen fest auf dem Boden. Mit so jemandem rede ich gern. Nun, was wollen Sie denn unternehmen wegen der Erde? Wenn Sie wissen, dass wir so viel Vieh verloren haben, dann wissen Sie wohl auch warum. Die große Dürre. Jemals was davon gehört? Davon gehört. Das Einzige, was ich überhaupt noch höre, wo ich auch hinkomme. Die große Dürre war überall schon ein paar Wochen vor mir da. Und wenn ich weiterziehe, in den Landstrichen, die hinter mir liegen. Regen! Ich glaube, dieser Mann ist verrückt. Klar, genau das. Heute Morgen bin ich aufgewacht und ich habe mich umgesehen und ich habe mir gesagt, die Welt ist von allen guten Geistern verlassen. Das Einzige, was ihr noch helfen kann, ist ein ganz großer Narr, ein Verrückter, der sich durch nichts wehren lässt. Und da bin ich, Leute. So verrückt ist nur irgendeiner. Habe ich mich schon vorgestellt? Mein Name ist Starbuck, Regenmacher. Hab schon von Regenmachern gehört. Ich habe was über Regenmacher gelesen. Ich glaube, es war in Idaho. Was haben Sie gelesen, Mister? Ich kann mich nicht entsinnen, ob Sie ihn eingesperrt oder aus der Stadt gejagt haben. Ja, vielleicht haben Sie ihn sogar aufgehängt an einem Ahornbaum oder an einer Trauerweide. Sehen Sie, die Sache ist so. Wir glauben nicht an Regenmacher. Woran glauben Sie denn, Mister? An sterbendes Vieh? Soll das heißen, Sie können wirklich Regen bringen? Er redet viel zu rasch und viel zu beflissen. Er bringt gar nichts. Ich habe ihn gefragt, können Sie Regen bringen? Das ist schon öfters geglückt, Junge, schon öfters. Oh, wie denn? Wie? Chemisch oder physikalisch? Elektrifizieren, neutralisieren, barometizieren. Mit anderen Worten, lauter Unsinn. Sehr recht, Lady. Wissen Sie, warum das alles wie Unsinn klingt? Weil es Unsinn ist. Unsinn und Spiegelfechterei. Ich würde mich schämen, Ihnen mit solchen Methoden zu kommen. Was für eine Methode haben Sie denn? Meine Methode ist wie mein Name. Sie gehört nur mir. Wollen Sie mein Angebot hören? Interessiert uns nicht. Nicht im geringsten. Was ist es denn? Pap, du wirst doch nicht im Ernst zuhören. Kostet das Zuhören was? Keinen Cent. Na los, wie lautet das Angebot? $100 in die Hand im Voraus. Und innerhalb von 24 Stunden haben Sie Regen. Ist das Ihr Ernst? Richtiger Regen? Regen ist Regen, mein Junge. Er kommt vom Himmel herunter. Eine Feuchtigkeit, gemeinhin als Wasser bekannt. Aqua pura. Die Säugetiere trinken es, die Fische schwimmen darin. Kleine Jungs warten darin herum. Die Vögel tummeln sich darin und putzen ihr Gefieder und singen. Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Wasser. Sehr zu empfehlen. Oh, gib ihm die 100, Noah. Noah, sei nicht albern. Keine Angst. Alles ist stocktrocken, Noah. Regen. Lissi, wir brauchen ihn. Wir kriegen keinen Tropfen. Nicht von ihm. Wie wollen Sie es anstellen, Starbuck? Solche Fragen dürfen Sie mir nicht stellen. Warum nicht? Diese Frage ist nicht mehr als recht und billig. Was wollen Sie denn machen? Was kümmert Sie das, wie ich es mache, solange es wirklich geschieht? Aber ich will Ihnen sagen, wie ich es mache. Ja, ich werde diesen Stock heben und damit über den Himmel fahren. Und es wird glashelle Körner hagen. Ich werde ein paar gute alte Schimpfworte aus Nebraska rufen. Und ehe sie sich umdrehen auf ihrem Weg zurück ins Haus, werden sie durch Pfützen gehen. Oder vielleicht werde ich auch nur ein kleines Lied singen. Irgendeine Melodie. Die wird so hübsch klingen und so traurig, dass sie alle weinen. Und euer Alter wird mit uns weinen. Und der Himmel wird sich plötzlich überziehen. Und die schönsten Tränen weinen, die ihr je gesehen habt. Wie ich's mache, wie ich's anstellen werde. Mein Gott, ich werde es ganz einfach tun. Wo haben Sie denn schon mal Regen gebracht? In welcher Stadt? In welcher Gegend? Die letzte Stadt, der ich Regen brachte, heißt jetzt Starbuck. Sie haben sie nach mir benannt. Dort war es so trocken, dass Menschen und Tiere trockene, glanzlose Augen hatten. Mir blieb nichts anderes, als dem großen Rat in die Speichen zu fallen und meine Trommel zu rühren und meinen gelben Hut mit den drei Federn zu schwingen. Ich schaue mir den Himmel an und sage Cumulus, Cumulus Nimbus, Nimbulo Cumulus. Und gleich darauf, da weiter drüben, zeigt sich eine winzige kleine Wolke am blauen Himmel, dünn wie ein Pferdeschwanz. Und dann dort weiter drüben eine andere Wolke, wie ein großer weißer Hühnerpferch, den jemand an den Himmel gemalt hat. Und dann plötzlich blicke ich in den Himmel genau über mir und eine Herde weißer Wolken wie donnernder Stiere galoppiert über mich hinweg. Und dann, liebes, gutes Mädchen, kommt der Regen, Regen in Eimern, Regen in Fässern, Regen über der Ebene und an den Hügeln. Und das Land ist plötzlich grün, wie das Tal Adams im Paradies. Als ich wieder wegritt aus dieser Gegend, blickte ich zurück und sah die schönsten Farben am Himmel. Blau, Rot und Gold. Farben, so schön, dass man weinen könnte. Und ich reite hinein in diesen Regenbogen. Na, wie steht's damit? Ist das ein Angebot? Aha. Ab, nein. Er ist ein Schwindler. Du hast es genau getroffen. Ein Schwindler und ein Lügenbeutel. Es tut weh, das gerade von Ihnen zu hören, Mister. Okay, so long. Augenblick mal. Sie haben gesagt, dass ich ein Schwindler bin. Ja, Sie sind ein Schwindler. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich nicht darauf eingehe. Pap, du willst doch nicht einfach 100 Dollar aus dem Fenster werfen. Als was soll ich sie denn in den Büchern führen? Verloren beim Spielen, oder? Beim Poker kannst du auch gewinnen. Mein Angebot ist gut, weil die Kälber sterben und sich vielleicht wieder aufrichten würden nach dem Regen und Leben. 100 Dollar sind nur 100 Dollar, aber Regen in der Trockenheit, das ist ein Anblick, den man nie vergisst. Mein Angebot ist gut, weil es eine heiße Nacht bevorsteht. Und in heißen Nächten wird die Welt verrückt. Und vielleicht ist das der Grund, warum es heiße Nächte gibt. Starbuck. Abgemacht. Das wusste ich. Das wusste ich im ersten Augenblick, als ich in dieses Haus kam. Wie konnten Sie das wissen? Ich habe euch hier gesehen und am Tisch war für 5 gedeckt. Und da habe ich mir gesagt, Starbuck, auf dem Stuhl dort steht dein Name. Zähl nur weiter, Noah. 90, 95, 100. Danke, Noah. Bedanken Sie sich bei ihm. Es ist am besten, wenn ich das Geld gleich abschreibe. 100 Dollar. Psst. Einfach aus dem Fenster. Nein, schreiben Sie das nicht, Noah. Schreiben Sie so. Am 27. August 1913 kam ein Mann bei uns durch die Tür. Wir sagten guten Abend und luden ihn zum Essen ein. Und als Dank für die Gastfreundschaft hat er uns einen kleinen Gefallen getan. Er brachte Regen. Ja, so sollten Sie es in Ihre Bücher schreiben. Noch sehe ich keinen Regen. Ich habe noch 23 Stunden Zeit. Da müssen Sie sich aber ranhalten. Ja, Starbuck, los! Na los! Na nur nicht nervös werden. Regen kommt nur zu Menschen, die nicht nervös sind. Nun, welche Art Regen wollt ihr denn? Heißt das, wir können uns eine bestimmte Art aussuchen? Natürlich, Junge. Es gibt so viele Arten. Es gibt Nieselregen und es gibt Sprühregen. Aber den wollt ihr bestimmt nicht. Den gebe ich meistens als Kostprobe. Es gibt Sprühregen und Sprenkelregen. Aber der ist nur für die Blumen in den Vorgärten. Es gibt Aprilschauer, die ich im April bringen kann. Und auch manchmal noch im Mai. Es gibt Regen mit Donner und Regen mit Hagel. Es gibt Regenfluten und richtige Stürme, die den Bergen über die breiten Schultern rollen. Und die größte von allen, die Sintflut. Ja, aber um die Sintflut dürft ihr mich nicht bitten, das ist zu viel Arbeit. Welche Art kriegen wir denn für 100 Dollar? Diese Angeberei macht mich ganz krank. Hört mal zu. Also, wenn ihr euch alle so aufhört wie sie, werde ich es verdammt schwer haben. Denn das Misstrauen macht die Jahreszeit besonders trocken. Das bezweifle ich nicht. Sie glaubt mir nicht. Wie steht's mit euch? Ihnen glauben? Das tun wir bestimmt nicht. Gut. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will euer Geld nicht. Da habt ihr's zurück. Nein, Starbuck! Starbuck, hier. Hier, steckt das Geld wieder ein. Also los. Was soll ich jetzt tun? Ja. Was ihr tun sollt, ist nicht sehr sinnvoll. Was ist schon sinnvoll an einer Flut oder an einem Taifun? Gar nichts. Richtig, Jimmy. Siehst du meine alte kleine Karre dort draußen? Auf dem Wagen habe ich eine große Basstrommel. Jemand muss diese Trommel schlagen. Die Trommel schlagen? Warum? Fragen Sie nicht so viel. Hör auf mit dem Gezweifel, Noah. So ist recht, Jimmy. Und wer schlägt die Trommel? Ich. Ich schlage die Trommel. Jim, du bist mein Assistent. Du gehst jetzt raus und immer, wenn dir danach ist, schlägst du auf die Trommel 3-mal. Bum, bum, bum. Ganz tief. Wie Donner. Verstanden? Verstanden. Immer, wenn mir danach ist. Genau, genau das. Ja, wann soll ich mir anfangen? Na, du hast schon angefangen, mein Junge. Mister, jetzt bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit. Auf meinem Wagen habe ich auch einen Eimer weiße Farbe. Es ist keine gewöhnliche weiße Farbe, es ist eine besondere. Elektromagnetisch, mit Chrom versetzt, elektrochromatisiert. Ich möchte, dass Sie rausgehen und einen großen weißen Pfeil auf den Boden malen. Einen, der vom Haus wegweist, damit das Haus nicht vom Blitz getroffen wird. Das klingt sehr vernünftig. Ja, und jetzt... das ist so dumm, dass Sie keinen Maulesel hier haben. Wir haben einen Maulesel. Sie haben einen, das ist ja großartig. Nehmen Sie einen kräftigen Strecknoa und gehen Sie raus und binden Sie dem Tier die Hinterbeine zusammen. Was? Einem Maulesel die Hinterbeine zusammenbinden? Wozu denn? Bitte, Sie müssen jetzt tun, worum ich Sie gebeten habe. Nein, das werde ich nicht tun. Nun mach schon, Noah. Da soll mich doch der Teufel holen. Eine Maulesel, die Hinterbeine zusammenbinden. Papa, warte. Pap, ich schäme mich für dich. Die ganze Zeit über habe ich hier gestanden, wortlos, und gewartet, wie weit es diesem Mann gelingen wird, einen Narren aus dir zu machen. Er kann keinen größeren Narren aus mir machen als ich selbst. Wo ist denn dein gesunder Menschenverstand geblieben? Bewahre dir doch einen kleinen Rest davon. Du meinst, ich soll halbe Sachen machen, ne? Das kann ich nicht. Ich muss das Wagnis eingehen. Das volle Wagnis. Ohne Angst davor, dass ich vielleicht betrogen werde oder an der Nase herumgeführt oder ausgelacht hinterher. Einen großen weißen Pfeil, sagten Sie. Einen weißen Pfeil, Lexi. Ich werde ihn malen. Verdammt doch mal. Sie sollen was haben für Ihr Geld, Mister. Und wenn es das letzte Mal für mich ist. Schlag die Trommel, Jim! Lass sie donnern! Ich wette, dass Sie jetzt verdammt stolz darauf sind. Ja, ein bisschen stolz schon. Es genügt Ihnen nicht, uns das Geld aus der Tasche zu holen. Sie müssen Narren aus uns machen. Warum haben Sie sie alle hinausgeschickt mit diesen blödsinnigen Aufträgen? Warum? Ja, vielleicht habe ich sie rausgeschickt, um mit Ihnen allein zu sein. Warum haben Sie das nicht gerade herausgesagt? Lissi, ich will mit Ihnen sprechen, allein, unter vier Augen, von Mensch zu Mensch. Von Mensch zu Mensch, Lissi. Oh, Verzeihung, ich habe mich geirrt, Sie sind kein Mensch. Lissi, darf ich Sie etwas fragen? Nein. Ich werde es trotzdem riskieren. Warum fingern Sie an Ihren Knöpfen um? Ich fingere nicht an meinen Knöpfen. Na, ist auch völlig überflüssig. Sie sind alle gut zugeknöpft, schön fest zugeknöpft. Und es ist ein sehr hübsches Kleid. Ganz neu. Erwarten Sie jemand? Das geht Sie nicht an. Also wenn sich eine Frau so schön macht, erwartet sie jemand? Wer ist es denn? Es wird langsam spät. Ich warte auf niemand. Ah, ich verstehe. Sie haben jemand erwartet. Aber jetzt nicht mehr. Oh. Kann man nur so boshaft sein? Ein Augenblick, Augenblick. Lassen Sie mich los. Was ich Sie vorhin fragen wollte, hatte nicht das Geringste mit Knöpfen zu tun. Es ist Folgendes. Bereits in dem Augenblick, als ich Ihr Haus betrat, konnten Sie mich nicht leiden. Warum? Ich sagte, Sie sollen mich loslassen. Sie mochten mich nicht. Warum? Sie zogen sich zurück, verängstigt. Ich war nicht verängstigt, Mr. Starbuck. Sie kamen hier hereinstolziert und ergriffen einfach von allem Besitz. Ich habe es nicht gern mit Schwindlern zu tun. Augenblick mal. Ich habe das satt. Ich habe das ganz einfach satt, dass Sie mir dauernd ins Handwerk pfuschen und mir Schimpfnamen anhängen. Sie großmäuliger Lügenbold. Woher wissen Sie denn so genau, dass ich ein Lügner bin? Vielleicht kann ich wirklich Regen bringen. Vielleicht hat Gott ein besonderes Wort in mein Ohr geflüstert, als ich geboren wurde. Vielleicht hat er gesagt, Bill Starbuck... Dir wird nicht viel gehören im Leben. Du wirst keine Frau und keine Kinder haben, kein Haus im Grünen. Aber wo du auch hinkommst, Bill Starbuck, wirst du Regen bringen. Vielleicht ist das der einzige Segen, den mir Gott mit auf den Weg gab. Einen solchen Segen gibt es nicht. Ich kenne Menschen, die sind noch besser gesegnet. Ich habe einen Bruder, der ist Arzt. Dem braucht man nicht einmal zu sagen, wo man Schmerzen hat. Der kommt ins Zimmer und legt dir die Hand aufs Herz und du atmest wieder, still und ruhig. Ich habe noch einen Bruder, der kann singen. Und wenn er singt, kommt die Melodie plötzlich zu dir und schleicht sich ein in dein Herz, um dich nie mehr zu verlassen. Und ich dachte mir immer, warum bist du nicht gesegnet wie Fred und Arne? Warum bin ich ein Mensch ohne jede Besonderheit? Und dann kam eines Tages die große Dürre und Fred konnte sie nicht heilen, trotz all seiner ärztlichen Künste. Und Arnie konnte sie nicht vertreiben mit all seinen Liedern. Aber ich gehe auf die Felder und blicke zum Himmel und sage, Regen, verdammt, bitte, verdammt, bring Regen. Und der Regen kam und ich wusste, dass auch ich zur Familie gehöre. Das ist nur eine Geschichte. Sie müssen Sie nicht glauben, wenn Sie nicht wollen. Ich glaube Sie nicht. Ach, Lacey. Sie machen mich traurig. Sie glauben an nichts. Nicht einmal an sich selbst. Sie glauben nicht einmal daran, dass Sie eine Frau sind. Und wenn Sie nicht daran glauben, dann sind Sie keine. Jimmy, bitte. Bitte hör auf damit. Jimmy. Irgendwas los? Ach, nicht so viel. Ich war ein Stündchen zu Hause. Jemand angerufen? Sheriff von Peaks Junction. Sagt, dass dieser Tornado Jones in allem Anschein nach in unserer Richtung unterwegs ist. Mhm. Sheriff, ich habe drüber nachgedacht und mir es anders überlegt. Was denn? Mit dem Hund, von dem Sie erzählt haben. Oh, wirklich? Ja, wenn das Angebot noch gilt. Ich würde ihn ganz gern nehmen. Sie haben mir gesagt, Sie wollen ihn nicht. Und als jetzt der kleine Bobby Eisterfield kam, da vorhin, da hat meine Frau ihm dann den Hund gegeben. Das tut mir leid, Fall. Mach doch nichts. Wieso haben Sie sich das plötzlich anders überlegt? Ich weiß nicht. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass die Currys da waren, oder? Was soll denn das mit den Currys zu tun haben? Ja. Ich dachte ja auch nur. Okay, Sie haben recht. Mann, Pfeil. Warum quälen Sie sich denn so? Wenn Sie sich's wirklich anders überlegt haben, warum gehen Sie dann nicht los und... Herrgott, und besuchen Sie mal? Weil ich nicht nochmal der Dumme sein will. Weil Sie einmal der Dumme waren. Meinen Sie? Hm? Ich will nicht rübergehen und Sie besuchen und dann dastehen wie ein Klotz. Sie brauchen ja nicht dazustehen. Sie können sich ersetzen. Ich lege mir ja immer eine Unterhaltung zurecht, aber dann bringe ich kein Wort über die Lippen. Dann zwingen Sie sich doch mal dazu. Haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal eine Stunde frei nehme? Von mir aus 2 Stunden. Hm? Oder die ganze Nacht. Hm? Mehr wie eine Stunde schaffe ich nicht. Der große Regenmacher sagte, du sollst draußen malen. Und ich hier. Ich male nichts. Ich mach sauber. Du hast dir das ganze Gesicht beschmiert. Kann sein. Und dein Hemd auch. Kann sein. Wenn man dich so ansieht, möchte man meinen, du hast noch nie in deinem Leben etwas angestrichen. Kann sein. Und warum hinkst du denn? Ich hinke nicht. Esel dich getreten? Kann sein. Schlimm? Kann sein. Jimmy, zum Teufel noch mal! Hör auf mit der Trommel jetzt! Komm rein! Ich glaube, es macht ihm Spaß. Natürlich. Er hat doch eine angenehmere Arbeit erwischt als wir. Dafür ist er auch der Assistent. Jimmy, hör auf damit! Er hat gesagt, ich soll die Trommel schlagen, so oft mir danach ist. Jimmy, wir wären sehr froh, wenn dir jetzt mal eine Weile nicht danach wäre. Ach, heiliger Bimbam-Bap. Du hast dir ja das ganze Gesicht weiß gemacht. Ach, wirklich? Ja, dein Hemd auch. Ach, was du nicht sagst. Aber wäsch es nicht ab, du siehst so komisch aus. Du siehst auch nicht gerade heller aus, mit der Trommel vorm Bauch. Übrigens, hat jemand von euch eine Wolke am Himmel gesehen? Keinen Schimmer. Brauchst auch nicht darauf zu warten. Da bin ich nicht so sicher, Noah. Du nicht, aber ich. Ich glaub dran, dass der Regen brennt. Lauter fauler Zauber, wie ihn so ein Schwindler braucht. Aber nichts, was auch nur so viel mit Regen zu tun hat. Das ist nicht wahr, Noah. Was suchst du denn in Lissys Wäschetruhe? Er hat mich gefragt, ob er im Schuppen übernachten kann. Ja, da habe ich ja gesagt. Und da dachte ich nur, ich hole ihm ein bisschen Bettzeug. Du strengst dich ja mächtig an, damit das bequem hat, was? Warum nicht? Ich mag ihn. Komisch. Ich auch. Euch beiden zieht er ganz schön das Fell über die Ohren. Wie ich draußen bin mit der Trommel und warte darauf, dass mir danach zumute ist, da kommt er zu mir und wir hatten eine wichtige Unterhaltung, wir beide. Und bevor ich es richtig merke, erzähle ich ihm alles von mir. Und ich erzähle ihm von Lissy und davon, wie Noah nachts immer schnarcht. Ich habe ihm sogar von Snooki erzählt. Ja? Ja. Und ich sage zu ihm, was halten Sie von einem Mädchen, das immer tolle Kleider anhat und sich die Lippen rot macht und immer mit einem kleinen roten Hut rumläuft? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er sagt, man soll einem hübschen Vogel nie danach beurteilen, wie er seine Federn putzt. Ah, klingt ganz vernünftig. Ja, das glaube ich auch. Und dann sagt er zu mir, was hältst du so von der ganzen Welt? Und ich sage zu ihm, sie schwillt ganz dick an und eines Tages platzt sie uns ins Gesicht mit einem lauten Knall. Und wisst ihr, was er da gesagt hat? Er sagt, das ist schon mal passiert und das kann wieder passieren. Siehst du, ich habe mir gleich gedacht, dass ihr dir so etwas aufbindet. Lissy, ich dachte, du bist schon ins Bett gegangen. Es ist so irrsinnig heiß oben. Schade, dass wir keinen elektrischen Ventilator haben. Aber es ist nicht nur die Hitze. Jimmy mit seinem Getrommel. Hallo? Wer? Nein, er ist nicht da. Wer war denn das? Na, wer kann das schon gewesen sein? Snooki! Noah, der Anruf war für mich. Na und? Ja, warum hast du abgehängt? Um dir die Mühe zu sparen. Das hättest du nicht tun sollen, Noah. Einer muss es doch tun. Es macht ganz den Eindruck, als hättest du es gern getan. Oh nein, Lissy. Nein. Wenn mir doch nur jemand die Verantwortung für diese Familie abnehmen würde. Du brauchst dich nicht um die Familie zu kümmern. Nur um die Farben. Das eine hängt am anderen. Wenn es dir nicht passt, wie ich den Laden hier führe. Das stimmt ja nicht, Noah. Vieles machst du wirklich sehr gut. Warum sagt mir denn das nie einer? Ich versuche doch nur, die Familie zusammenzuhalten. Ich versuche doch nur zu verhindern, dass ihr euch von einer Dummheit in die andere stürzt. Und was ist der Dank dafür? Nichts wie finstere Blicke und Vorwürfe. Weil du mit der Familie umgehst, wie mit der Farm. Anders geht's nicht. Wie ich so alt war wie du, Noah, da habe ich mich auch immer so verrückt gemacht. Deine Mutter sagte immer, nur mit der Ruhe, Harry, hole erst mal Tiefluft. Tja, nachdem sie gestorben war, habe ich dann ihren Ratschlag befolgt, wegen euch Kindern. Und mit einem Male machte mir meine Familie einen Riesenspaß. Und ich habe etwas ganz Eigenartiges dabei entdeckt. Wenn man die Menschen in Ruhe lässt, fühlen sie sich am wohlsten. Darauf brauchst du dir nichts einzubilden, Pap. Sieh dir Lissy an. Was willst du denn damit sagen? Denk mal darüber nach, wenn du Zeit hast. Was meint er denn damit, Lissy? Ich weiß nicht. Hör nicht auf ihn, Pap. Ich weiß nicht, ob ich Hunger habe oder Durst. Willst du was essen? Nein, danke. Noah hat eine Andeutung gemacht, dass ich einen großen Fehler begangen habe mit dir, Lissy. Habe ich das? Aber nein. Mir geht es glänzend und jeder weiß das. Ein nettes Mädchen, gut im Haushalt, sehr klug und todanständig. So. Gottverdammt anständig, dass es mich umbringt. Findest du ein Sandwich? Nein, danke. Pap, weißt du, was Starbuck zu mir gesagt hat? Nein, Lizzie. Starbuck sagt, ich bin keine Frau. Wenn Starbuck nicht die Frau in dir sieht, dann ist er blind. Ist Pfeil blind? Sind sie alle blind? Oh, Pap, ich habe mich so satt. Ich möchte jemand anders sein. Nur für eine Weile. Guten Abend. Hallo, Pfeil. Ja, komm rein. Bisschen spät. Hoffentlich störe ich nicht. Nein, nein. Wir waren gerade dabei. Ja, wobei waren wir eigentlich gerade? Hallo, Lizzie. Hallo, Pfeil. Die Hitze lässt auch nicht nach, was? Mhm, es wird immer schlimmer. H.C., ich habe mir Gedanken gemacht über den kleinen Streit, den ich mit Jim hatte und wegen seinem Auge. Und ich wollte mich entschuldigen, tut mir leid. Oh, das hast du heute Mittag schon gesagt, Pfeil. Aber nicht zu Jim. Stimmt, das hast du nicht. Er ist oben. Ich schicke ihn runter. Jim? Jimmy? Kannst du einen Augenblick runterkommen? Schon gut, Lizzie. Ich muss sowieso rauf. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Nein, danke. Ich hab schon gegessen. Ah, ja, natürlich. Ich wollte nicht vom Essen sprechen. Tut mir leid. Oder mögen Sie eine Limonade? Schön kalt. Nein, danke. Ich mache die Limonade immer mit Grapefruitsaft. Und ich glaube, dann kann man eigentlich gar nicht Limonade sagen, weil die Limonade doch normalerweise mit Zitronen gemacht wird. Mhm. Sind Sie nicht? Och, das können Sie schon. Es gibt doch kein Gesetz dagegen. Aber eigentlich ist es doch eine Grapefruit-Limonade, oder? Genau. Ja, genau. Hast du mich gerufen, Lizzie? Hey, Pfeil! Hallo, Jim. Mein Gott, das ist aber ein schlimmes Auge. Ich bin vorbeigekommen, um dir zu sagen, dass es mir leid tut. Ach, das macht doch nichts, Pfeil. Vorbei ist vorbei. Vergeben und vergessen. Freut mich, dass du so darüber denkst. Na, Wuppi! Ich habe es trommeln hören. War das Jimmy? Ja. Wusste gar nicht, dass er so musikalisch ist. Ja, wollen Sie sich nicht setzen? Nein. Oder irgendwas? Nein, danke. Ich glaube, die wussten beide, dass ich gelogen habe. Gelogen? Naja, ich bin eigentlich nicht gekommen, um mich bei Jim zu entschuldigen. Warum sind Sie denn dann gekommen? Um mir was von der Seele zu reden, was mich schon lange bedrückt. Heute Nachmittag, Ihr Vater, in der Stadt ist der falsche Eindruck entstanden, als ob ich ein Witwer wäre. Nun, ich bin keiner. Und das weiß ich, Pfeil. Ich weiß, dass Sie es wissen, aber ich muss es aussprechen. Ich bin geschieden. Aber Sie müssen doch nicht darüber reden, wenn Sie... Doch, ich muss es aussprechen und ich bin gekommen, um die Wahrheit zu sagen. Ich habe es immer geleugnet, dass ich geschieden bin und das hat es mir die ganze Zeit über mit allen so schwer gemacht. Wirklich? Ja, und jetzt... Wenn ich jetzt allein sein will und allein bleiben will, dann geht das niemandem mehr was an, außer mir selbst. Da irren Sie sich. Wieso? Es geht jedem etwas an. Wie kommen Sie denn darauf, Lizzie? Weil Sie den Leuten etwas schuldig sind. Ich bin niemandem etwas schuldig. Aber ja. Was denn? Ich weiß nicht. Freundschaft oder... Wenn Ihnen jemand die Hand entgegenstreckt, dann können Sie nicht so tun, als ob nichts geschehen wäre. Dann müssen auch Sie, ja, Ihre Hand... Was soll das heißen, ich muss? Sie müssen einfach. Es sind viel zu viele Menschen allein. Und wenn Sie das Glück haben, dass jemand Sie mag, als Freund, dann dürfen Sie das nicht ablehnen. Das ist ein Thema, das man nicht so um Handumdrehen erledigen kann. Nein, das nicht. Da muss man sich schon Zeit nehmen. Ja. Und wovon war die Rede? Sie wollten was sagen. Ich? Sie haben von Ihrer Scheidung erzählt. Nein, das nicht. Aber ich will es Ihnen erzählen. Sie ist mir davongelaufen. Tut mir leid. Ja, mit einem Lehrer aus Nashville. Vielleicht brauchte der Lehrer sie. Und Sie brauchten sie nicht. Sicher brauchte ich sie. Haben Sie ihr das gesagt? Nein, das habe ich nicht. Wozu denn? Aber wenn Sie sie darum gebeten hätten, wäre sie vielleicht geblieben. Das weiß ich sogar ganz genau, dass sie geblieben wäre. An dem Abend, bevor sie wegging, sagte sie zu mir, Pfeil, sag mir, dass ich nicht gehen soll. Sag mir, geh nicht. Und Sie haben es ihr nicht gesagt? Ich hab's versucht, aber ich konnte nicht. Oh, der Stolz. Wenn eine Frau weg will, dann soll sie gehen. Wenn man sie zurückhalten muss, das ist nicht gut. Pfeil, wenn Sie es nochmal zu tun hätten. Ich würde Sie nicht darum bitten, dass sie bleiben soll. Nur zwei Worte, geh nicht. Und Sie würden sie nicht sagen? Das ist nicht wegen der beiden Worte, das ist Betteln und ich kann nicht betteln. Sie sind ein... Wir hatten welche zum Nachtisch. Wäre nett gewesen, wenn sie zum Essen gekommen wären. Ich habe ein so hübsches Essen gemacht. Ich bin eine gute Köchin. Ich koche gern. Ich glaube, es gibt kaum etwas, das ich lieber tue als kochen. Höchstens ein Buch lesen. Lesen Sie auch viel? Nein, nur die üblichen Rundschreiben von Washington. Oh, Washington? Oh, ich habe gerade ein Buch über ihn gelesen. Ein wirklich großer Mann. Glauben Sie nicht, dass Washington ein großer Mann war? Schluss damit. Was? Schluss. Hören Sie auf mit diesem albernen Getue. Wofür halten Sie mich? Was wollen Sie mir denn vormachen? Ich wollte Ihren... Ach, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Oh. Was ist passiert, Lissy? Warum rennt denn los? Ist was passiert? Ich habe noch nie einen Mann so rennen sehen. Wo wollt er denn hin? Mein Gott, lass mich doch mal in Ruhe. Ich bin doch kein Zirkuspferd. Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Kein vernünftiges Wort. Ich konnte mich nicht mit ihm unterhalten. Aber ihr habt euch doch unterhalten. Nein. Ich bin rumgeschaukelt wie Lily Ann Beasley. Ich habe einen Narren aus mir gemacht. Ich weiß nicht, warum ich mit niemandem reden kann. Mach dir doch keine Vorwürfe. Es war nicht dein Fehler. Nein, es war nicht ihr Fehler. Und es war nicht Pfeils Fehler. Ich weiß ganz genau, wessen Fehler es war. Du meinst, ich bin daran schuld? Ja, du. Noah, Pa. Das musst du mir erklären. Verdammt, Starbeck, was wollen Sie denn jetzt hier? Ich wollte... Pa, du bist derjenige gewesen, der ihr immer einen rosaroten Traum vorgegaukelt hat. Aber sie hat kein Recht darauf zu hoffen, dass er in Erfüllung geht. Sie hat auf alles ein Recht. Sie hat sich mit den Tatsachen abzufinden. Und du musst ihr dabei helfen. Hör endlich auf, ihr was vorzulügen. Ich habe ihr nie was vorgelogen. Du kennst schon gar nichts anderes mehr als diese Lügen. Das beste Mädchen der Welt. Sie ist schön. Das ist die schlimmste Lüge von allen. Weil du ganz genau weißt, dass sie nicht schön ist. Noah, hör auf damit. Lissy, du hörst besser auf mich. Ich bin der Einzige hier, der dich lieb genug hat, um dir die Wahrheit zu sagen. Und ich sage dir, du bist nicht schön. Gott verdammt, Noah, hör jetzt auf! Geh, schau dich an! Im Spiegel! Noah! Lass mich los, Starbuck! Lass mich los! Hör doch auf, Jim! Hör auf jetzt! Lass mich los! Mach, dass du rauskommst! Los, jetzt raus! Geh ja schon. Und... Ich komm nicht mehr wieder. Wenn der doch mal auf mich losgeht. Wenn er das nächste Mal auf Sie losgeht, Noah, dann hat er in der Zwischenzeit bei mir Boxunterricht gehabt. Ach, machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich bleibe und solange ich da bin, werden Sie aufhören, diesen Jungen wie einen Dummkopf zu behandeln. Weil er nämlich keiner ist. Er kann einen wertlosen kleinen Ahornstock in die Hand nehmen und doch den, ja, den großen Zauber spüren, der darin verborgen ist. Aber das ist etwas... Dass Sie nicht verstehen, weil es nicht in Ihren Büchern steht. Ich sagte, machen Sie, dass Sie wegkommen. Und solange ich hier bin, sagen Sie zu Lizzie auch nicht mehr, sie sei hässlich. Weil Sie nämlich gar nicht wissen, was hässlich und was schön ist. Starbuck, das ist eine Familienangelegenheit und nicht Ihre Sache. Doch, ich habe Zeit meines Lebens immer mit Leuten wie mit Ihnen zu tun und ich habe immer verloren. Aber diesmal, bei Gott, diesmal... Jimmy! Jimmy! Jimmy! Tut mir leid. Wegen Jim. Und ich werde es ihm sagen. Aber mir tut kein einziges Wort leid, das ich zu dir gesagt habe, Lissy. Noah, das genügt jetzt. Nein, eben nicht, Pa. Lissy, denk darüber nach, was ich dir gesagt habe. Du wirst eine alte Jungfer werden. Und je eher du dich an diesen Gedanken gewöhnst, desto besser. Alte Jungfer? Lissy, denk nicht dran. Nein. Er hat recht. Lizzie. Er hat recht, Bob. Ich wusste es die ganze Zeit. Aber schlimm ist es erst, wenn es jemand ausspricht. Alte Jungfer. Warum? Ist jemand da? Wer ist denn da? Ich bin's, Lizzie. Hier. Was ist das? Bettzeug. Nehmen Sie es. Sie sind deswegen gekommen? Nein. Ich kam, weil ich... Ach, nur weiter, Lizzie. Ich wollte Ihnen danken für das, was Sie zu Noah gesagt haben. Habe ich ernst gemeint? Was Sie über Jim gesagt haben, meine ich. Das war bestimmt Ihr Ernst. Und was ich über Sie gesagt habe? Das glaube ich Ihnen nicht. Lizzie, wovor haben Sie denn Angst? Sie. Ich habe kein Vertrauen zu Ihnen. Warum? Was gefällt Ihnen denn nicht an mir? Alles mag ich nicht. Die Art, wie Sie reden. Wie Sie aufschneiden. Ich mag nicht einmal Ihren Namen. Na, was ist denn mit meinem Namen? Klingt, als hätten Sie ihn erfunden. Da haben Sie recht. Ich habe ihn wirklich erfunden. Das dachte ich mir. Warum nicht? Wissen Sie, mit welchem Namen ich geboren wurde? Smith. Um alles in der Welt. Smith. Was ist denn das für ein Aushängeschild für einen Mann wie mich? Ich brauchte einen Namen, der die Weite des Himmels einschließt und die Kraft eines Mannes. Starbuck. Das ist der Name. Der gehört mir. Nein. Sie wurden mit dem Namen Smith geboren. Das ist Ihr Name. Das ist falsch, Lizzie. Der Name, den man sich selbst wählt, gehört einem viel mehr als der Name, mit dem man geboren wurde. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir ganz bestimmt einen anderen Namen aussuchen als Lizzie. Danke. Mir gefällt das sehr gut. Das glaube ich nicht. Sie sind mit nicht zufrieden, was Sie selbst betrifft. Und ich bin sicher, dass Ihnen auch Ihr Name nicht gefällt, Lizzie. Ich habe ja nicht gesagt, dass er Ihnen gefallen soll, Starbuck. Mir gefällt er. Da steht so gar nichts dahinter. Ich stehe dahinter, ich. Und ich bin nicht die Königin von Saba und nicht die Lady Godiva auf dem Schimmel und ich bin nicht Aschenbrödel auf dem Ball. Würden Sie das gerne sein? Starbuck, Sie sind unmöglich. Na, was ist daran unmöglich? Träumen Sie davon, jemand zu sein. Seien Sie jemand. Aber, Lizzie, das ist niemand. Es gibt Millionen von Frauen mit wundervollen Namen. Leonore, Desdemona, Caroline. Arabella, Florinda, Christina, Diana, Lizzie. Gute Nacht, Starbuck. Eine Minute noch, Lizzie. Eine kleine, halbe Minute. Ich habe den herrlichsten Namen für dich. Ja, den herrlichsten Namen. Hör zu. Melisande. Gefällt mir nicht. Also ist ja nur, weil sie nichts von ihr wissen. Aber wenn ich Ihnen sage, wer sie war, Lizzie, wenn ich Ihnen erzähle, wer sie war... Wer? Sie war die Schönste. Sie war die wunderschöne Gemahlin des Königs Hamlet. Haben Sie von ihm gehört? Weiter. Er segelte über das große Meer und brachte das goldene Vlies mit zurück. Und wissen Sie, warum er das getan hat? Weil Königin Melisande so schön war. Und weil sie ihn darum gebeten hat. Ich sage Ihnen, dass Melisande, sie war so schön. Und ihr Haar war so lang und lockig. Jedes Mal, wenn er sie nur ansah, fiel er zu Boden, als ob er sterben wollte. Und dieser König Hamlet tat alles für sie. Alles, was sie nur wollte. Und eines Tages sagte sie, Hamlet, ich sehne mich so, so sehr nach einem weichen, goldenen Vlies. Und da segelte er los und machte sich auf die Suche. Und als er zurückkam, blutig und zerschunden, ging er zu ihr und legte ihr das goldene Vlies für ihre kleinen, weißen Füße. Und sie nahm das Vlies und legte es um ihre nackten, zarten Schultern. Und sie sagte, ich hab das goldene Vlies. Es ist mir nicht mehr kalt. Melisande. Was für eine Frau, was für ein Name. Starber. Sie alberner Schwärmer. Sie nehmen eine Handvoll Geschichten aus 100 verschiedenen Büchern und sie mischen sie alle durcheinander und machen daraus eine große, faustdicke Lüge. Ich habe nicht gelogen. Ich habe geträumt. Es gibt andere Träume, Starbuck. Kleine, stille Träume, die in einer Frau wach werden, wenn sie das Silberzeug putzt oder Mottenpulver in die Schränke streut. Es gibt so viele Arten von Träumen. Meine sind wie mein Name, Lissy. Aber sie sind wirklich wie ich selbst. Behalten Sie Ihre Träume, Starbuck. Und ich behalte die meinen. Lissy. Bitte. Gut. Bitte nicht weinen. Lassen Sie mich jetzt gehen. Ich hoffe, dass Ihre Träume wahr werden. Ich hoffe sehr. Das werden Sie nie. Sie müssen nur an sich selbst glauben. Ich habe nichts, woran ich glauben kann, Kai. Keine Erinnerung. Keine Erwartung. Sie sind eine Frau. Glauben Sie daran? Wie kann ich das, wenn niemand sonst daran glaubt? Sie müssen selbst den Anfang machen damit. Lassen Sie mir diese Frage, Lissy. Sind Sie hübsch? Nein, ich bin unscheinbar. Sehen Sie, Lissy, Sie wissen nicht, dass Sie eine Frau sind. Ich bin eine Frau. Eine ganz einfache... Nein, nein, nein, es gibt keine einfachen, es gibt keine unscheinbaren Frauen. Alle wirklichen Frauen sind, ja, sind hübsch. Jedes auf eine andere Art hübsch, aber hübsch sind sie alle. Ich nicht. Wenn ich in den Spiegel sehe. Sie dürfen Noah nicht zu ihrem Spiegel machen. In ihnen selbst, Lissy, muss dieser Spiegel sein. Und dann, eines Tages wird der Mann, der sie liebt, dieser Spiegel sein. Er wird den... Er wird in seinen Augen sein. Vielleicht. Und dann blicken sie in diesen Spiegel. Und sie sind mehr als hübsch. Sie sind schön. Das wird nie geschehen. Machen Sie, dass es geschieht. Warum denken Sie nicht hübsch? Ja, und tragen Ihr Haar offen. Nein. Doch, doch, doch, bitte, Lissy, bitte. Und, ja, bitte. Und jetzt mach die Augen zu, Lissy. Mach sie zu. Und jetzt sag, ich bin hübsch. Oh. Ich bin... Oh. Ich bin... Ich kann... Komm, sag's, Lissy. Ich bin hübsch. Sag's nochmal. Hübsch. Sag's und mein es auch. Ich bin... Ich bin hübsch. Ich bin hübsch. Warum haben Sie das getan? Es ist wahr gewesen, als du sagtest, ich bin hübsch. Lissy, schau mich an. Ich kann nicht. Hör auf zu weinen und schau mich an. Schau mir in die Augen. Was siehst du? Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Sag mir, was du siehst. Bin ich's wirklich? Hat dich noch nie einer geküsst, Lissy? Doch, ein einziges Mal. Wann denn? Ich glaube, da war ich 12. In unserer Nachbarschaft war ein Junge mit Sommersprossen und brandrotem Haar. Ich schwärmte für ihn, aber er hat sich nie um mich gekümmert. Dann eines Tages stand er mit einer Menge anderer Jungs zusammen. Und plötzlich kam er zu mir herübergeschossen und küsste mich. Hart, ganz genau auf den Mund. Für einen Augenblick war ich völlig verwirrt. Aber dann rannte er wieder zurück zu den anderen. Und ich hörte, wie er sagte, ich küsse alles auf Anhieb. Sogar die ältesten Pferde im Stall. Und da rannte ich dann nach Hause. Und die Treppe hoch und schloss mich ein in mein Zimmer und betrachtete mich im Spiegel. Von diesem Tag an wusste ich, dass ich nicht hübsch bin. Bist du hässlich, Lissy? Nein, ich bin schön. Das bist du. Und das darfst du nie vergessen. Ich werde mir Mühe geben, mich daran zu erinnern. An alles, was du sagtest. Lissy. Lissy, ich möchte ewig leben. Oh ja, das wünsche ich dir. Das klingt nicht so, als ob du daran glaubst, dass ich hier irgendetwas von dem erreiche, was ich möchte. Ich weiß gar nicht richtig, was du eigentlich möchtest. Ich bin hinter irgendetwas her. Vielleicht ist es der schönste Augenblick während eines Gewitters. Ich möchte immer, dass alles so schön ist, wie es einmal war, als ich weit davon entfernt war, nur versuchte, es mir vorzustellen. Ich glaube, dass die Dinge noch viel schöner sind, wenn man sie erst hat. Nein. Nichts, was man in den Händen hält, ist so schön, wie es war, als man darüber nachdachte und es sich vorstellte. Warum nur? Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es nur daran, dass du dir gar nicht die Zeit nimmst, dir die Dinge anzusehen. Du bist immer unterwegs, hier und dort und nirgends. Du läufst immer weg, immer nur mit dir selbst beschäftigt. Wenn du es fertig bringen könntest, dich einmal mit der Welt zu beschäftigen, so wie sie ist. Dann könnte ich sie lieben, glaubst du? Ich glaube schon. Ich habe keine Zeit. Dann gehört dir auch nichts von der Welt. Abgesehen vielleicht von dem, was du dir selbst vormachst. Lissy, ich muss dir etwas sagen. Du hast recht gehabt. Ich bin ein Lügner und ein Schwindler. Ich habe nie in meinem Leben Regen gemacht. Keinen einzigen Tropfen. Nirgends. Ich will. Mein ganzes Leben lang habe ich auf das große Wunder gehofft. Nichts. Lauter Schwindel. Oh nein. Du bist nur voller Träume. Und es ist nicht gut, immer nur von Träumen zu leben. Ja, ohne die Träume ist es nicht besser. Aber irgendwo dazwischen. Ja. Lissy, hättest du gerne, dass ich eine Weile bleibe? Ich hecht. Nicht für immer, versteh mich recht. Nur für ein paar Tage. Würdest du bleiben? Wirklich? Ein paar Tage. Ja. Du lieber Gott. Starbuck. Ich kann es einfach nicht fassen. Du blickst zum Himmel auf und bettelst um einen Stern und weißt, du wirst ihn nie bekommen. Und dann, eines Abends hast du ihn vor dir, glänzend in deiner Hand. Thank you. Dank dir, Howard. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Aber wenn du was hörst von Jimmy, ruf mich gleich an. Nein, es ist alles in Ordnung sonst. Dank dir. Jimmy schon nach Hause gekommen? Nein. Dieser blöde Bengel. Es ist gleich 2. Geh ruhig, schlaf nur. Mach dir keine Sorgen. Ich mach mir keine Sorgen. Ist mir ganz egal, was mit ihm passiert. Guten Abend. Gott sei Dank, der Junge ist wieder. Wo bist du denn so lange gewesen? Aus gewesen. Was ist denn mit dir los? Bist du besoffen? Nein, großer Bruder, ich bin nicht besoffen. Wo hast du denn den Stumpen her, Jim? Das ist kein Stumpen, Pa. Das ist eine Havanna Panatella. 85 Cent und das ist ein Geschenk. Wer in drei Teufelsnamen hat dir denn die geschenkt? Da merkst du das nicht? Er ist mit Snooki losgefahren. Und sie hat ihn eine Weile schmoren lassen. Und dann ist er in die Falle gegangen. Alles falsch, großer Bruder. Lüg mich nicht an, Jimmy Curry. Im selben Augenblick, in dem niemand mehr auf dich Acht gegeben hat, hast du dich ganz schön tüchtig in die Nestung gesetzt. Erzähl mir doch nichts. Wenn ich dir erzähle, was wirklich passiert ist, staunst du Bauklötze. Wir sind zusammen losgefahren, das stimmt. Wir haben das Verdeck von diesem Ford aufgemacht und fuhren los. Oh, 40.000 Meilen in der Stunde. Und dann haben wir angehalten und sind ausgestiegen und haben uns unter einen großen Baum gesetzt. Zwischen den Ästen sahen wir den Himmel droben. Voller Sterne. Verdammt, war das schön. Voller Sterne. Und da habe ich mich zu ihr umgedreht und sie geküsst. Einmal und dann noch 100 Mal. Und plötzlich wusste ich, dass ich stark genug war, sie auf meine Arme zu nehmen und wegzurennen mit ihr bis hinauf in den Mond. Ein paar Mal dachte ich, Noah wird vorbeikommen. Und er wird sagen, wow, aber Noah kam nicht vorbei. Und ich habe sie geküsst, immer und immer wieder. Und dann geschah plötzlich irgendetwas mit uns beiden. Sie weinte und, ja, ich weinte. Und ich dachte, jetzt müssen wir jeden Augenblick dort droben sein, dort droben auf dem Mond. Und dann, ohne Noahs Ratschlag, habe ich ganz aus mir allein, da habe ich plötzlich, da schrie ich ganz laut, wow! Ich glaube dir kein Wort. Warum gab sie dir den Hut? Aus dem gleichen Grund, als dem ich ihr meinen Elchzahn gab. Wir sind verlobt. Habe ich doch recht gehabt. Hat sie dich endlich dran gekriegt. Noah? Hör nicht auf ihn, Jimmy. Gratuliere. Ach, dank dir, Papa. Ich muss es Lizzie sagen. Warte, Jimmy. Lizzie ist nicht oben. Ja, wo ist sie denn? Sie ist draußen. Im Geräteschuppen. Du meinst, mit Starbuck zusammen? Ja. Junge, das ist ja großartig. Moment mal. Soll das heißen, dass du sie einfach zu diesem Kerl rausgelassen hast? Du hast nicht mal versucht, sie davon abzuhalten. Nein, ich nicht. Du hast ihr gesagt, sie ist eine alte Jungfer. Du hast ihr das letzte bisschen Hoffnung genommen, das noch in ihr war. Und als du weg warst, nahm sie das Bettzeug und rannte hinaus. Ich habe sie nicht gefragt, wo sie hin wollte. Aber ich bin froh, dass sie ging. Du hast ihr alle Hoffnung genommen. Vielleicht findet sie sie da draußen wieder. Hast du was dagegen, wenn wir reinkommen, wenn ich sie... Hallo, Hallo, Sheriff. Hi. Kommt noch rein. Was kann ich für euch tun? Wir haben ein paar Telefonanrufe bekommen aus Pedleyville und Peaks Junction. Immer in unsere Richtung her. Da wird ein Kerl gesucht, so eine Art Schwindler. Heißt Tornado Johnson. Habt ihr Wind gekriegt von ihm? Von wem? Tornado Johnson. Nö. Tornado Johnson, alias Bill Harmony, alias Bill Smith. Ich habe nie jemanden getroffen hier in der Gegend, der sich so nannte. Er wird steckbrieflich gesucht. Weswegen denn? Er wird im Staat Kansas gesucht. Dort hat er 400 Karten für ein großes Regenfest verkauft. Kein Regen, kein Fest. Ja, und in der kleinen Stadt in Nebraska hat er einen großen Rummel um eine Sonnenfinsternis gemacht. Und 1000 eingerußte Gläser verkauft. Aber eine Sonnenfinsternis gab's nicht. Das hört sich alles nicht sehr nach einem Verbrecher an. Nein, das nicht. Aber Ich meine, wir müssen schließlich irgendwas unternehmen. Oh, tut mir leid, dass ich euch nicht helfen kann. Ich habe das Gefühl, du könntest. Wem gehört dann diese Trommel? Mir. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ob ich nicht Schlagzeuger werden soll. Und wer hat den großen weißen Pfeil vors Haus gemalt? Ich. Was hast du dir denn überlegt, H.C.? Willst du Anstreicher werden? Vielleicht. So. Und wem gehört dieser Karren? Kommen Sie, Pfeil. Wir schauen uns den Wagen mal an. Warum hast du das getan? Warum in aller Welt hast du das getan? Ich weiß nicht. Warum hast du ihnen nicht rundheraus gesagt, der Kerl, den ihr sucht, ist im Geräteschuppen? Mit meiner Tochter. Weil er mit meiner Tochter zusammen ist. Meinetwegen. Ich habe ihnen nicht gesagt, dass du sie anlügst. Ich habe dir beigestanden. Aber ich kann dir nicht mehr länger beistehen. Wo gehst du hin, Noah? In den Geräteschuppen. Sie herholen. Augenblick, Noah. Und ihn bring ich mit. Er ist sehr flink, Noah. Und du bist etwas langsam auf den Beinen. Ja. Mit dem Colt werde ich schneller sein. Leg den Colt weg! Willst du wirklich, dass Lizzie sich mit ihm abgibt? Da draußen. Er ist ein Schwindler und ein Betrüger. Und weiß Gott was alles. Aber er ist ein Mann. Papa hat recht. Ein Mann ist ein Mann und verheiratet ist verheiratet. Jimmy, du sagst immer das Richtige im falschen Augenblick. Und mir geht es vor allem darum, dass sie jemand heiratet. Ist doch ganz egal, wer. Denkst du auch so darüber, Pap? Du weißt ganz genau, dass ich nicht so darüber denke. Dann gehe ich. Bleib. Es ist nicht recht, Pap. Es ist einfach nicht recht. Noah, du weißt so gottverdammt genau, was recht ist, dass du gar nicht mehr siehst, was gut ist. Es ist gut für ein Mädchen, wenn sie eines Tages heiratet. Und vielleicht hast du wirklich recht gehabt heute Abend, als du ihr sagtest, dass sie dieses Glück nie haben wird. Aber sie muss doch irgendetwas haben. Irgendetwas muss Lissy haben. Wenn es nur eine einzige Minute ist, mit einem Mann zusammen und sich mit ihm unterhalten in aller Ruhe und seine Hand in ihrem Gesicht spüren. Wenn du jetzt rausgehst, um die Zeit zu verkürzen, die sie miteinander haben, wenn du auch nur einen einzigen Schatten in den hellsten Augenblick ihres Lebens bringst, dann schwöre ich dir, ich fahre mit der Peitsche dazwischen. Gib mir den Gold. Lizzie, wo ist Starbuck? Draußen. Weißt du, ich glaube, ich habe eine Spur Gewölk am Himmel entdeckt. Dünn wie ein Pferdeschwanz. Sie redet wie er. Oh, Pap. Ich habe einen Liebsten. Wirklich, Kind? Keinen für immer, nur für eine kleine Weile. Bis er wieder geht. Pap, warum sagst du es ihr nicht? Was denn? Lizzie, du hast recht gehabt. Er ist ein Schwindler und ein Lügenbeutel. Ich weiß. Aber er ist nicht schlecht, Pap. Er ist gut. Und so allein. Er ist so schrecklich allein. Lizzie? Ja? Komm mal her. Hier, sieh mal aus dem Fenster. Warum sind Sie hier? Was machen Sie denn an seinem Wagen, Pap? Sie suchen Belastungsmaterial gegen ihn. Der Sheriff ist hier, um ihn einzusperren. Nein. Lizzie, bleib hier. Lass mich gehen. Sie haben kein Recht, ihn festzunehmen. Doch, das haben Sie. Pap, wir müssen ihm helfen. Lizzie, hör auf. Wir können nichts für ihn tun. Nicht für ihn, für mich. Für dich? Ich glaube nicht, dass er weiß, wer du wirklich bist. Ich glaube, er hat sich nur alles Mögliche zusammengeträumt über dich. Nein, er sieht mich so wirklich, wie du mich siehst. Das glaubst du, Lizzie. Dass er dich sieht, so wie du wirklich bist. Antworte mir. Ja, das tut er. Gut. Dann ist es besser, wenn du ihm hilfst, hier wegzukommen. Geh. Sag ihm Bescheid. Das wirst du doch nicht zulassen, Pap. Doch. Ich dulde das nicht! Na, Sie sind auf? Hallo, Pfeil. Man hat mir erzählt, Sie schlafen. Wirklich? Entschuldigen Sie. Wo wollen Sie denn hin, Lizzie? Nirgends. Nur nach draußen. Augenblick mal, Lizzie. Warum haben Sie es denn so eilig? Ich wollte nur mal sehen, was Sie da draußen machen. Jetzt sind wir ja hier. Jetzt brauchen Sie ja nicht mehr rauszugehen. Es sei denn, Sie hätten einen anderen Grund. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir haben gefunden, was wir suchen. Okay, H.C., wo ist er? Machen Sie Ihre Arbeit allein, Feil. H.C., ich möchte nicht, dass Ihre Familie Schwierigkeiten hat. Sagen Sie uns, wo er ist. Er ging vor etwa einer Stunde. Wohin? Padleyville. Wieso denn? Sein Wagen ist ja noch draußen. Er hat den Schecken von Jim genommen. Ja, er nahm ein Pferd. Ich habe das Gefühl, ihr lügt. Alle. Was geht denn hier eigentlich vor? Ich frage euch was und ihr erzählt mir lauter dummes Zeug. Aus welchem Grund eigentlich? Ein Fremder. Ein Mann, der keinem von euch auch nur das Geringste bedeutet. Oder doch? Vielleicht ist es am besten, wenn Sie diese Frage beantworten, Lizzie. Nein, Augenblick mal. Mir hat man erzählt, Sie schlafen. Aber das war gar nicht der Fall. Warum diese Lügen? Wo sind Sie gewesen, Lizzie? Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Es hat sehr viel mit mir zu tun. Warum antworten Sie nicht? Hände hoch, Starbuck! Ich hab dich gewarnt, Starbuck. Warum hast du nicht gehört? Was ist hier los? Sie sind verhaftet. Bleiben Sie von der Tür weg. Wenn du nicht so laut gesungen hättest, hättest du mich gehört. Ein Lied aus vollem Herzen habe ich noch nie bereut. Okay, Sheriff, gehen wir. Einen Augenblick noch, Feil. Lassen Sie ihn laufen. Was? Lassen Sie ihn frei. Das kann ich nicht. Ah, es hat doch alles keinen Zweck, Leute. Ein Sheriff ist ein Sheriff. Und er kann nicht weiterdenken, als ein Stern da leuchtet. Ist das wahr, Feil? Sie wissen verdammt genau, dass das nicht wahr ist. Dann lassen Sie ihn gehen. Feil, lass ihn doch. Ich habe noch kein Wort von dir gehört, Noah. Es gibt doch bestimmt eine Menge Leute, die sagen würden, dass ich damit gegen das Gesetz verstoße. Stimmt's? Nein, nicht, dass ich wüsste. Okay. Verschwinden Sie. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Das soll mich doch der Teufel holen. Hauen Sie ab, ehe ich es mir anders überlege. Es wird zum Sterben einsam für mich da draußen. Lizzie, willst du mit mir kommen? Ich rede mit dir, Lizzie. Komm. Lizzie, bleib. Was sagen Sie? Ich sagte, geh nicht. Was soll ich nur tun? Komm schnell, Lizzie, bitte. Das ist ganz gleich. Solange du nicht vergisst, dass du gefragt worden bist, du wirst nicht zu den Frauen gehören, die nie in ihrem Leben darum gebeten worden sind. Ich habe dich darum gebeten. Ich habe dich darum gebeten, mit mir zu gehen, Lizzie. Hör doch, du bist schön jetzt. Und wenn du mit mir kommst, wirst du so schön sein, dass du die Welt veränderst. Ich sag das nicht, Starbuck. Du wirst nicht mehr Lizzie sein. Du wirst Melisande. Stop! Jetzt hast du das Falsche gesagt. Melisande? Was soll denn das heißen zum Teufel? Ihr Name ist Lizzie Curry. Er ist nicht gut genug, nicht für Sie. Er ist gut genug für mich. Komm! Nein, ich bleibe lieber bei Lizzie. Melisande, das ist dein Name für eine Nacht. Aber Lizzie reicht für mein ganzes Leben. Ja, Jungs, es tut mir leid wegen dem Regen. Hier sind eure $100. Ein andermal vielleicht, wenn es wieder so trocken ist. Bis dann, Leute. Dank dir, Feil. Na, du trägst ja dein Haar offen? Ja, sie hat sich sehr verändert. Jim, verdammt! Hör auf mit dieser Trommel! Ich habe die Trommel nicht angerührt. Das hört sich an wie... Das ist Donner! Ein Gewitter! Ein Gewitter! Seht euch das an, es regnet. Er sagte 24 Stunden! Er sagte 24 Stunden! Er fängt an zu regnen. Regen! Leute! Es regnet, Liz! Zum ersten Mal in meinem Leben! Regen! Thank you. hörten Der Regenmacher. Von N. Richard Nash. Mit Günter Grube als H.C. Curry, Marisa Hörbiger als Lissy, Dieter Witting als Noah, Werner Opitz als Jimmy, Michael Schacht als Hilfs-Sheriff Feil, Siegfried Meissner als Sheriff und Günter Ungeheuer als Regenmacher. Technik und Schnitt Helmut Dimmig. Regie führte Rainer Zurlinde.